Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es um Krisen, allerdings nicht Krisen bei Omega Tau, sondern mehr oder weniger Krisen in der IT oder der Wirtschaft allgemein mit Schwerpunkt auf IT. Ich habe auch gar nicht arg viel mehr sonst anzukündigen oder sonst zu bereden. Insofern können wir gleich anfangen und unser Gast Matthias Noch stellt sich wie immer selber vor. Mein Name ist Matthias Noch, ich bin 43 Jahre alt, komme eigentlich aus Hamburg, lebe aber seit gut 10 Jahren jetzt in Nürnberg, wo ich bei einem großen internationalen IT-Konzern jahrelang für Störungs- und Krisenmanagement zuständig war, sowohl national als auch international. Und wir haben uns jetzt über Diskussionen rund um einen anderen Podcast, sag ich mal, sind wir in Kontakt gekommen und da hat es sich so ergeben, hier jetzt einen Podcast zum Störungs- und Krisenmanagement zu machen. Genau. Dann fangen wir doch mal damit an, zu definieren, was eine Störung ist. Und wir reden dann später über die Krise, aber wir fangen mal an mit einer Störung, oder? Ja. Also unter dem Störungsmanagement fasst man eigentlich all die Methodiken zusammen, die man benötigt, um Störungen und Ereignisse, also man kann das in zwei Ebenen unterteilen. Die erste sind Ereignisse, die müssen noch nicht eine Störung sein. Die zweite sind dann die Störungen selber. Und um das zu beobachten und zu bearbeiten, hat man halt im Störungsmanagement eine Reihe von Rollen, Prozessen und Tools, die man dann verschieden organisiert, sage ich mal, zum Einsatz bringt, um die Störung zu bereinigen. Und wenn du hast gerade Ereignis und Störung unterschieden oder die Begriffe zumindest eingebracht, wie unterscheiden sich diese beiden Dinge in ihrer, wahrscheinlich im Schweregrad oder wie sieht das aus? Das kann man einfach mal relativ gut an einer Glühbirne erklären. Wenn ich eine Glühbirne anmache, ist das ein Ereignis. Ja. Jetzt nicht im historischen Sinne, aber es ist erstmal ein Ereignis. Es verändert sich ein Zustand von A nach B. Das kann genauso gut ein Motor sein oder sonst irgendwas, der gestartet wird. Das alleine stellt normalerweise noch keine Störung dar. Aber wenn jetzt zum Beispiel der gewünschte Erfolg nicht eintritt, kann das eine Störung sein. Das heißt also, dass der Begriff Ereignis ist auch im Störungsmanagement wirklich noch wertfrei und ist sozusagen noch nichts, wo man jetzt sagen muss, da müssen wir jetzt aufpassen, da müssen wir irgendwie eingreifen, sondern es ist einfach Ereignis, auch im Ereignis im umgangssprachlichen Sinne oder im Sinne einer Zustandsmaschine, wo sich halt ein Zustand von A nach B ändert. Man hat immer drei Säulen, sage ich mal, im jeweiligen Prozessumfeld, also Event, Störung, als zwei Ebenen und da drin, sage ich mal, drei Säulen. Das ist einmal das Reaktive, man reagiert auf ein eingetretenes Ereignis. Ja. Und dann das so schön neudeutsch Proaktive, dort gibt es zwei Säulen. Man versucht, den Prozess zu verbessern oder zu beschleunigen, um diese Behandlung eines Ereignisses oder einer Störung zu verbessern oder um sie zu vermeiden. Und da ist natürlich bei der Störung springt sozusagen das zurück zum Event oder zum Ereignis, weil man natürlich versucht, eine Störung schon zu vermeiden oder zu erkennen und dann zu vermeiden, während sie noch im Ereignisprozess, sage ich mal. Also mit anderen Worten, man versucht sozusagen bestimmte Patterns in Ereignissen zu erkennen, die möglicherweise Vorankündigungen für spätere Störungen darstellen könnten. Genau. Zum Beispiel irgendein Motor, der komische Geräusche macht oder irgendwas, was nicht so ist, wie es sein sollte. Noch funktioniert alles, aber es deutet sich schon, sage ich mal, an, dass dort etwas schief sein könnte. Okay, das bedeutet, dass ein wichtiger Teil beim, ja, ich sage es mal, Störungsmanagement, den Begriff hattest du ja auch verwendet, das systematische Monitoring und Klassifizieren und Mustererkennen auf Ereignisreports, Logfiles, wie auch immer man das jetzt nennt, darstellt. Ja, das ist die Methodik, sage ich mal, die man versucht. Man versucht, vor die Welle zu kommen, sage ich mal, indem man schaut, was passiert vorher. Und wenn man ein Monitoring-System hat zum Beispiel, das es einem erlaubt, zu überwachen, was weiß ich, ein File-System ist zu 60% voll, das ist noch keine Störung. Ja. Wäre es zu 95% voll, hätte man wahrscheinlich schon Probleme. Das schlägt dann halt bei 75% Alarm. Dann hat man noch genügend Zeit zu reagieren und eine Störung zu verhindern. Darum ist das aus diesem Verhinderung erneuter Störung natürlich dann die gewünschte Methode. Und darum kümmert man sich auch um Events. Okay. Man kümmert sich auch aus anderen Gründen möglicherweise um Events. Also nochmal auf die Glühbirne zurückzukommen. Glühbirne geht an, ist keine Störung. Aber zum Beispiel, man fängt an, Strom zu verbrauchen. Das interessiert zum Beispiel den Stromproduzenten oder den Stromlieferanten. Ja. Das heißt, unten im Keller beginnt sich ein Zähler zu drehen, der dann mitprotokolliert, so und so viel Watt wurden jetzt verbraucht. Aber interessiert dich aus Sicht des Störungsmanagements nicht? Erstmal nicht. Man kann daraus möglicherweise, wenn jetzt ein Gerät plötzlich sehr viel Strom zieht, und das wenig, könnte man Ableitung treffen, was geht da in dem Gerät vor. Mhm. Was gibt es noch für Mechanismen, Störungen zu erkennen? Ich denke, man muss vielleicht auch unterscheiden zwischen, es ist eine Störung eingetreten und wir wollen sie im Vornherein erkennen. Im Vornherein hilft wahrscheinlich tatsächlich nur Monitoring, oder? Ja, also Monitoring ist ein sehr weit geführter Begriff. Da gibt es einmal das ganz primitive, die Kollegen werden mich jetzt schlagen, wenn ich primitiv sage, aber Komponentenmonitoring, sprich ich überwache, ist das Gerät da? Hat es Strom, funktioniert es soweit, sage ich mal, dass bestimmte Komponenten sich melden. Ja, wenn man jetzt einen Computer nehmen würde, ist die Festplatte da, ist die CPU da und so weiter und so fort. Beim Auto, wenn man startet, leuchten manchmal ja auch verschiedene Lämpchen auf. Die prüfen dann ab, sind die verschiedenen Komponenten da und melden sie sich soweit betriebsklar. Dann gibt es ein weitergehendes Monitoring, das dann auf die Applikation schaut, sprich läuft das sozusagen, was eine Ebene höher drauf laufen sollte. Und dann gibt es noch Sachen, die bei Firmen zum Beispiel sehr stark im Einsatz sind, die überwachen dann, ist ein ganzer Geschäftsprozess, läuft das durch. Also wenn ich in den Supermarkt gehe und mir dort ein Guthaben für mein Prepaid-Handy kaufe, und anfange, diese Nummer einzugeben, die das Guthaben entsprechend aufladen würde. Ab dort beginnen dann bestimmte Verarbeitungsprozesse, bis das Guthaben sozusagen tatsächlich auf meinem Konto gutgeschrieben wird und ich es vertelefonieren kann. Das wäre zum Beispiel so ein Geschäftsvorgang, den man überwachen kann und wo man dann an all den beteiligten Komponenten bestimmte Messungen vornimmt und zu gucken, sind die da, wie hoch ist der Füllstand in der Warteschlange, wie schnell ist das abgearbeitet? Entspricht das dem, was wir erwarten? Oder dauert es länger zum Beispiel? Ja, genau. Also einfach Anzahl der Transaktionen pro Zeiteinheit an einem bestimmten, was weiß ich, Wochentag, Nachmittag oder so, dass man einfach so ganz High-Level mitträgt, ob sozusagen der Pace des Unternehmens bezüglich seiner Geschäftsprozesse so ist, wie man es erwartet. Das ist sozusagen der erste Level und dann kann man nicht immer weiter reinzoomen. Genau. Fertigungszahlen in einer Fabrik, ist der Ausstoß in etwa richtig? Bis hin dann zu Fließgeschwindigkeiten von Bändern, auch ein beliebtes Problem. Ist es zu langsam? Staut sich das womöglich irgendwo? Geht es zu schnell? Kommt vielleicht die Verpackung nicht mehr hinterher? Ja. All solche Sachen werden beobachtet, werden ausgewertet und werden dann in Leitständen zusammengefasst, die dann versuchen, diese eingehenden Meldungen und Eventstände, sage ich mal, zu korrelieren, also miteinander in Verbindung zu bringen und zu schauen, worauf deutet das hin? Was könnte vielleicht die Ursache sein? Wohin könnte sich das entwickeln? Wenn was passiert, was sind die Auswirkungen auf den Betrieb? Ja. Dann entsprechend die Störung, sage ich mal, einzustielen in Richtung, das ist jetzt ein schwerer Fehler oder das ist eine kleine Kleinigkeit, muss irgendwie bei Gelegenheit bereinigt werden, irgendeine Verschmutzung oder sonst irgendwas, was es ja auch mal so geben kann, wo man sieht, irgendwas passiert da, ist nicht optimal, aber ist jetzt noch kein großes Problem. Ja. Weißt du, was für Techniken da zum Einsatz kommen? Ich meine, das Problem ist ja, in jedem nicht trivialen Unternehmen gibt es ja jede Menge Geschäftsprozesse, jede Menge Komponenten und demnach auch einfach viele solche Events. Und da muss ich ja irgendwie in diesem großen Strom von Events irgendwie Struktur erkennen. Das muss ich irgendwie automatisieren. Da guckt ja niemand von Hand oder von Auge drauf. Wie geht man da vor? Wie erkennt man solche Muster oder angedeutete Störungen? Da gibt es verschiedene Lösungen, je nachdem, was man jetzt überwachen möchte. Verschiedene Softwarelösungen, teilweise sind die auch schon in bestimmten Systemen verbaut. Ja, also es findet sozusagen bei bestimmten Geräten eine Selbstüberwachung statt, die das auswertet, ähnlich wie eine Motorensteuerung, die prüft in bestimmte Variablen ab. Ja. Wenn die einen bestimmten Bereich, wo man sagt, okay, in dem Bereich soll es sich bewegen, überschreiten oder unterschreiten, würde es zum Beispiel eine Störung melden. Und dann wird das bewertet, wird möglicherweise geschaut, gibt es andere ungewöhnliche Werte, die zusammenpassen. Und da gibt es diverse Lösungen von genuin, sage ich mal, vom Hersteller selber gebaut, mitgeliefert, bis hin zu Herstellern, die bestimmte Monitoring-Software schreiben, die dann auch Komponenten überwachen oder eben korrelieren, Daten, die eingehen, in bestimmten Komponenten korrelieren, bis hin zu Firmen, die darauf spezialisiert sind, solche Prozesse zu entwickeln, mit denen man dann einen gesamten Geschäftsprozess überwachen kann. Weil dort ist auch häufig sehr viel Betriebs-Know-how erforderlich. Was sehen wir denn als normal an? Gibt es bestimmte Zeiten, wo wir schon erwarten, dass bestimmte Dinge langsamer gehen oder schneller gehen? All dieses Wissen, sage ich mal, muss da mit reinkommen. Und dann kann man entsprechend das aufstellen. Und das sind sehr oft dann Firmen, die spezialisiert sind auf so etwas, das anzupassen, bestehend aus bestimmten Basiskomponenten. Ja. Es gibt zum Beispiel im Computerumfeld eines dieser Überwachungstools Nagios, es gibt aber auch Tivoli, HP OpenView, SCOM, alles Mögliche. Also fast jeder große Softwarehersteller hat dort auch irgendetwas, was er anbietet, um seine Komponenten oder auch andere Komponenten mit zu überwachen. Ja, da gibt es ja auch entsprechende Protokolle dann. Was ist SNMP, Simple Network Management Protocol? Genau, das ist beliebt. Genau. Sehr häufig hat man in der IT aber auch die Möglichkeit, Clients auf bestimmten Servern, zum Beispiel auf Datenbanken auszubringen, die dann selber das System überwachen. Mhm. Und dann, je nachdem, wie es eingestellt ist, entweder zu bestimmten Zeitintervallen, alle 5 Minuten oder alle 15 Minuten, oder alle 30 Sekunden, wenn es eine kritische Anwendung ist, die man sehr eng überwacht, bestimmten Status zurückzumelden, bestimmte Variablen zurückzumelden an das Muttersystem in Anführungszeichen, ja, das diesen Client steuert. Oder aber man kann eine passive Überwachung machen. Das heißt, dann fragt das Monitoring-Tool selber regelmäßig an, bist du noch da? Sprich, es schickt einen Ping zum Beispiel an den Server raus. Und wenn der Server darauf nicht reagiert, dann probiert es nochmal und dann fängt es an zu sagen, gucke mal, der redet nicht mehr mit mir. Ja, ich meine, solange man die Dinge an einer einzelnen Variable festmachen kann, also was weiß ich, der Füllstand von einer Queue oder gerade ist ein Server vorhanden, pingt er, also antwortet auf meinen Ping oder nicht, das Ganze ja einfach. Schwieriger wird es halt, wenn man komplexere Patterns erkennen muss. Es gibt da zwei Begriffe, ich weiß nicht, ob du die in dem Zusammenhang mal gehört hast. Das eine ist Complex Event Processing. Das kommt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das aus dem Monitoring-Umfeld kommt. Und das andere ist einfach das ganze Thema maschinelles Lernen, neuronale Netze, die selber Muster erkennen. Spielen solche Sachen da auch schon, in Anführungszeichen, schon eine Rolle? Das kommt drauf an. Das ist derzeit, sage ich mal, im Kommen. Im Rahmen von Big Data Analysis ist man durchaus in der Lage, aus der Masse der Ereignisse, gerade beim großen IT-Dienstleister, bestimmte Sachen herauszufiltern. Big Data liefert ja nur bestimmte Verknüpfungen im Sinne von Häufigkeiten. Ja. Liefert ja keine Ursache, aber es ist schon mal ein Hinweis und man kann dann zum Beispiel erkennen, immer wenn dieses und jenes geschehen ist, ist dann in Folge irgendwas anderes Schlimmes. Genau, passiert. Ja. Sodass man dann auf diese Ereignisse dann reagieren kann, um eine schlimmere Störung zu verhindern. Und das Zweite ist, es sind Automatisierungsprogramme auch unterwegs, die diese Analysen selbsttätig lernen. Zum Beispiel ganz klassisches Einsatzfeld. Man misst bei Servern zum Beispiel, ist die CPU zu 100% ausgelastet? Das kann, wenn es längere Zeit hintereinander sozusagen andauert, kann das darauf hindeuten, dass dort möglicherweise eine Störung vorliegt, die dazu führt, dass der Server mit sich selbst beschäftigt ist. Aber es können natürlich auch zu bestimmten Zeiten solche Events planmäßig auftreten. Ganz klassisches Beispiel, Freitagabend 19 Uhr und die Backups laufen los. Ja. Dann ist das System unter Volllast, Viertelstunde, halbe Stunde, je nachdem, was da für Datenmengen gesichert werden. Das würde so ein selbstlernendes System erkennen und würde sagen, ich habe jetzt zwar 20 Minuten CPU 100%, aber es ist Freitagabend, ich erwarte das. Oder auch klassisch in der Applikationsüberwachung, zu bestimmten Zeiten am Monatsende laufen bestimmte Finanzsoftware-Pakete am Anschlag, weil sie den Monatsabschluss machen. Ja. Ne? Darauf würde man dann nicht sagen, okay, das ist jetzt, deutet jetzt auf einen Fehler hin. Ja, genau, das ist eben der Punkt, ne, dass man im Prinzip diese ganzen Variablen, die man da monitort, immer in Bezug setzen muss zu anderen Variablen oder zum Kontext. Und der Kontext ist halt oft die Zeit oder vielleicht irgendwie ein Geschäft. Also was weiß ich, wenn Apple neue Rechner rausbringt oder neue Laptops oder neue iPads, dann werden die wahrscheinlich auch wissen, dass ihre Auslastung der Rechner hinterm Webshop wahrscheinlich eher höher ist. Das muss man halt wissen, dass man die Ereignisse richtig interpretieren kann. Ja, und man kann dann auch mit bestimmten Automatismen oder je nachdem, wenn es Mensch anschaut, darauf reagieren. Klassischerweise bei E-Shops, du hast es gerade angesprochen, wenn die merken, wir haben jetzt aus irgendeinem Grund ungeplant längere Zeit, besonders hohe Nachfrage, würde der zum Beispiel aus der Cloud Webserver nachladen, um dann dort zu einer Entlastung wieder zu kommen. Genau, das ist ja schon sozusagen die Frage, was man tut, um eine aufkommende Störung möglicherweise zu vermeiden. Ist das sozusagen schon ein Schritt weiter? Ja. Wir haben natürlich uns wie immer hervorragend vorbereitet und da auch ein paar Begriffe definiert oder aufgeschrieben. Der nächste, den wir da auf unserer Liste haben, ist die Großstörung. Die ist, der Name sagt es irgendwie, eine besonders schlimme Störung. Aber ist es dann auch schon qualitativ anders und nicht einfach nur mehr? Also eine Großstörung richtet sich immer nach den Auswirkungen auf den Kunden. Das heißt, eine Großstörung ist ein Totalausfall eines geschäftskritischen Systems zum Beispiel. Mhm. Die etwas, was wirklich dramatische Auswirkungen hat auf den Kunden, auf seinen Geschäftsbetrieb. Eine flächenmäßig große Störung kann es natürlich auch sein. Man verliert ein Datacenter oder man hat schwere Anwendungsfehler oder sonst irgendwas. Es ist eben der Unterschied zwischen ein User kann nicht arbeiten, weil sein PC gerade eine Störung hat und die ganze Firma kann nicht arbeiten oder Abteilungen können nicht arbeiten. Oder eben, wenn man das noch höher rechnet, was weiß ich, Stromausfall in einem einzelnen Haushalt oder in einer ganzen Stadt oder in einer Region. Ja. Also das sind dann schon besondere Sachen, einfach von Schadensbild her, das dann entsteht. Von den Auswirkungen, von der Dringlichkeit, diese dann auch zu beheben. Ja, da stehen dann natürlich auch bestimmte wirtschaftliche Faktoren dahinter. Was sind Strafzahlungen, die dann anfallen? Sowas wirkt sich dann durchaus auch darauf an, welche Mittel man jetzt alles zum Einsatz bringen kann, was dann sozusagen günstiger ist, jetzt zu tun im Vergleich zu, welche Schäden eintreten können. Ja. Um nochmal auf den Punkt von vorher zu kommen, ob eine Großstörung einfach eine große, normale Störung ist oder viele kleine Störungen zusammengefasst. Ich kann mir vorstellen, dass eine Großstörung einfach auch ganz andere Konsequenzen dann hat. Also beispielsweise, wenn wir jetzt nochmal den Stromausfall hernehmen, dass eben nicht nur viele Häuser ohne Strom sind, sondern dass es als Konsequenz dann Auswirkungen hat, was weiß ich, dass die Leute alle ins Auto sitzen und irgendwo hinfahren, wo es Strom gibt oder dass Panik ausbricht oder irgend sowas. Also sprich, dass es wirklich qualitativ anders wird und ganz andere Probleme oder Folgestörungen auftreten, die man nicht hätte, wenn es einfach nur eine Reihe von isolierten normalen Störungen wären. Richtig, also Folgeschäden müssen dort immer mit berücksichtigt werden. Allerdings Folgeschäden können auch bei jeder anderen Störung auftreten. Also der Folgeschaden, sage ich mal, wenn mein Drucker nicht funktioniert, ist natürlich wesentlich kleiner, als wenn jetzt eine Anwendung nicht funktioniert. Aber natürlich, gerade sowas ist dann der Fall, wo es dann auch schon so langsam in Richtung Krise oder Katastrophe sich weiterentwickeln kann. Wobei dort dann noch ein weiteres Element dazukommt. nämlich die Unbeherrschbarkeit mit den bisherigen Prozessen. Ja, genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Da kommt dann einfach Komplexität ins Spiel. Komplexität, es kommen manchmal auch fehlendes Wissen, fehlende Ressourcen, solche Sachen mit rein. Das ist einfach dann ein Gebilde, sage ich mal, ein Störungsbild, das man mit den bestehenden Mitteln nicht mehr lösen kann. Und darum schaltet man sozusagen um und geht dann bei Großstörungen in den Krisenmodus. Wobei, Krise hat noch eine Besonderheit. Bei der Krise muss die Störung nicht eingetreten sein. Sie braucht nur zu drohen. Aha. Also Ziel eines Krisenmanagements ist es dann ähnlich wie bei der Vermeidung einer Störung, diesen Schadenseintritt zu vermeiden und im Vorwege tätig zu werden, damit eben das nicht eintritt und man vielleicht mit einem blauen Auge davon kommt, in Anführungszeichen, oder eben sieht, dass man es sogar ganz vermeiden kann. Also Krisenmanagement ist sozusagen das Störungsmanagement der Großstörung. Nein, Krisenmanagement ist vollständig eigenständig. Okay. Ist sozusagen der Plan B. Ja? Ja. Weil man ruft die Krise aus, weil man feststellt, mit Plan A komme ich nicht hin. Also mit dem üblichen Störungsmanagement kriege ich den Griff. So rum, ja. Schaltet dann um und sagt, jetzt Plan B. Und Großstörungen sind so ein bisschen in der Zwitterlösung. Großstörungen können durchaus noch mit einem planmäßigen Prozess abgefahren werden. Aber es kann eben sein, Nebeneffekte, weiterlaufende Schäden, öffentlicher Druck. Ja. Ja, also wo man sagt, hier Kinder, das geht jetzt nicht, dass ihr da stundenlang planmäßig vor euch hin doktort, ihr müsst das jetzt irgendwie anders machen. Wir müssen das jetzt relativ schnell gelöst bekommen. Wenn du sagst, dass man bei einer Krise nicht mehr mit den existierenden Prozessen zurechtkommt, es kann aber schon sein, dass sich eine Organisation einen Krisenplan zurechtgelegt hat, der ja dann auch wieder vordefinierte Prozesse sind, aber halt für den Sonderfall Krise. Genau. Mit dem man dann, also was ich sagen will, ist, es muss nicht dieses, oh Gott, was tun wir denn jetzt eintreten, sondern es reicht schon, wenn man von normalen Prozessen auf spezielle Krisenprozesse umschaltet. Richtig. Okay. Also die Krise ist allgegenwärtig. Fast alle haben solche Krisenpläne vorbereitet und sie ist auch im täglichen Leben allgegenwärtig. Ich sag mal, der Standardplan für jemanden, der krank ist, er geht zum Hausarzt, holt sich einen Termin, geht zum Hausarzt, der Hausarzt überweist ihn womöglich woanders hin und so weiter und so fort. Ja. Und der gelebte Krisenplan ist, man kippt um, es kommt ein Rettungswagen oder es kommt sogar ein Notarzt, ja, dann wird ins Krankenhaus transportiert und so weiter. Das ist Standard. Ja. Also darum sage ich Plan B. Das ist allen bewusst, sie müssen sowas haben. Es gibt natürlich Industrien oder so, wo über sehr lange Zeiträume so ein Notfall nicht eintritt, dass man auf Plan B umschalten müsste. Ja. Aber man hat sowas oder man sollte es immer haben. Man kann sich nicht auf alles vorbereiten, das ist logisch. Aber man sollte eine Grundstruktur haben, dass man weiß, wie schalten wir jetzt sozusagen um? Wen holen wir heran? Wie versuchen wir uns zu organisieren und an bestimmte Probleme heranzugehen? Ja. Aus dem Risikomanagement ist natürlich ein Thema, das hier wahrscheinlich mit reinspielt, weil ich ja irgendwie ich muss ja irgendwie überlegen, wie wahrscheinlich ist welche Art von Krise und wie bereite ich mich darauf vor und wie viel Aufwand stecke ich in die Vorbereitung? Und aus dem Risikomanagement kenne ich, dass man Risiken dadurch klassifiziert, dass man ihre Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert plus ihre sozusagen den Grad ihrer negativen Auswirkungen, also sozusagen genau, die Schadenskosten. Gibt es so ähnliche Klassifizierungen auch für Störungen oder Krisen? Ja, also man bewertet ja im Nachgang nach jeder Störung oder in Vorbereitung, sage ich mal, auf eine mögliche Krise, bewertet man diese Sachen unter dem Aspekt, was können wir tun, um es zu verhindern? Und wenn wir es nicht verhindern können, was können wir tun, um es kleiner zu machen, sozusagen die Auswirkungen? Und da analysiert man von vornherein, was kann passieren? Ja, was ist wie wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast. Und danach würde man auch versuchen, Mitigierungspläne, also Vermeidungsstrategien Lösungsstrategien sich im Vorwege zurechtzulegen. Denn dann bedeutet das möglicherweise, man muss nicht in den Krisenmodus übergehen, sondern dann hat man auch für eine Großstörung schon Konzepte an der Hand, wie man diese lösen kann. Ja. Okay. Wir haben da im Vornherein noch unterschieden zwischen Severity und Criticality. Was ist denn da der Unterschied? Die Begriffe, ich kriege die gerade nicht auseinandersortiert. Okay. Das ist eine Klassifizierung, die man grundsätzlich macht. Also wenn eine Störung auftritt, wird zu Dokumentationszwecken klassischerweise ein Ticket geöffnet. Ja. Also ein Ticket, soll man vielleicht dazu sagen, ist also Kontext-Ticket-Management-System, wo man quasi die Aufgaben für irgendeine Support-Organisation typischerweise managt. Richtig. Also das kann aber auch bei der Polizei eine Anzeige ja, sein. Ja, genau. Ja, man ja. hat eine Vorgangsnummer. Es ist erstmal ein Dokumentationstool, wo ein bestimmter Vorgang dokumentiert wird, mit einer festen Nummer versehen wird, sodass sich alle immer auf das Gleiche beziehen können und man sozusagen nur die Nummer austauschen muss und nicht irgendeine Akte herumreichen muss, sondern jeder sich elektronisch auf diesen Vorgang sozusagen verbinden kann, dort seine Eintragung machen kann, wo die Analyse, zum Beispiel die Beschreibung, was hat derjenige, der die Störung gemeldet hat, gemeldet, was hat man vielleicht aus einer ersten Analyse ermittelt, ne, konnte man das bestätigen, hat man möglicherweise schon erste Lösungsversuche gemacht und so weiter. So würde man das dann den Verlauf der Entstörung dort dokumentieren. Und so ein Ticket wird, weil es meist mehr als ein Ticket in einer Organisation gibt und die bearbeitenden Einheiten natürlich wissen müssen, welche sollen sie zuerst bearbeiten, werden dann klassifiziert, klassischerweise in die Severity, das ist der Schweregrad einer Störung. Also das sind quasi die zu erwartenden Kosten, wenn man es nicht in den Griff kriegt? Nein, also Severity wäre Totalausfall, Teilausfall oder kleinere Störung, sage ich mal, innerhalb einer Anwendung. Ja. Dann gibt es die CI Criticality. Da bewertet man, wie kritisch das jeweilige System ist, auf dem diese Störung aufgetreten ist. Ist das ein produktionskritisches System? Ist das ein normales System oder ist das vielleicht irgendeine Test- und Qualitätsengine oder Spiele-PC, sage ich mal, der irgendwo in der Kantine rumsteht oder sonst irgendwas? Ja. Ein Totalausfall so eines unkritischen Systems wird natürlich anders behandelt werden in der Gewichtigkeit als vielleicht eine Teilstörung beim kritischen System. Ja, okay, ja. Mhm. Und daraus ergibt sich dann die Priorität des Tickets. Höchste Priorität klassischerweise ist die 1. Das heißt, P1 wird überall, sage ich mal, versucht, möglichst schnell zu bearbeiten und verdrängt dann alle mit geringerer Priorität. Ja. Man kann zusätzlich dann auch noch den Impact und die Urgency, also die Auswirkungen und die Dringlichkeit einer Störung bringen, mit in so eine Kalkulation bringen. Da gibt es dann verschiedene Matrixen, wie dann das zu bewerten ist, was dann am Ende sozusagen für eine Priorität dann dabei rauskommt. Ja, ich meine, diese Begriffe, die klingen für den Laie alle irgendwie relativ ähnlich, ne? Severity, Schwere, Impact, also quasi die Auswirkung, das gleiche wie Schwere, ne? Also natürlich ist nicht so, die Begriffe sind ja wahrscheinlich alle wohl definiert, wie du es gerade gesagt hast, aber zum Beispiel der Unterschied zwischen Criticality und Urgency, der ist mir jetzt irgendwie nicht klar, weil ich meine, wenn ein System wichtig ist, im Sinne von produktionskritisch zum Beispiel, also Criticality high, dann ist die Urgency natürlich auch high, das zu fixen. Richtig, aber es könnte ja sein, dass dieses Produktionssystem nur in der Zeit von morgens 6 bis 19 Uhr benutzt wird. Und dann wäre das um 20 Uhr, wäre es von der Urgency low oder medium. Ja. Also das ist einfach so ein zeitlicher Faktor, den man da noch reinbringt. Manche Systeme sind auch nur zu bestimmten Zeiten wirklich kritisch. Ja, was weiß ich, das HR-Lohnbuchhaltung ist in der Woche, wo die Gehälter zur Bank geschickt werden, sage ich mal, besonders kritisch. Da möchte man keine Störung haben. Andernfalls könnte man vielleicht mit einer etwas längeren Ausfallzeit mal leben. Ja. Also, so kann man das dann nochmal abstufen. Ja, okay. Ja. Setzt natürlich voraus, dass diejenigen, die diese Einstufung machen, ein tiefergehendes Verständnis davon haben, wie dieses System im Unternehmen auch tatsächlich läuft. Ja. Denn wenn ein Kunde erstmal anruft, ist eigentlich alles immer äußerst kritisch. Jeder Drucker, der ausgefallen ist, ist geschäftskritisch. Klar, ja, sicher. Sobald der Kunde was mitkriegt, wird halt der Impact hoch, ne? Und dann, genau. Was macht man denn jetzt als Störungsmanagement, abgesehen davon, Störungen durch Event-Monitoring zu erkennen? Ja, man nimmt natürlich diese eingehenden Meldungen erstmal auf, versucht sie weiter zu analysieren, versucht herauszufinden, was die mögliche Ursache ist, wen muss ich daran setzen, um diese Ursache zu bereinigen. Ja, jemand ruft an und sagt, meine Anwendung so und so geht nicht. Dann kann das x verschiedene Ursachen haben. Wenn man dann weiß, was weiß ich, die geht nicht, weil Netzwerkverbindung zwischen Server A und Server B ist gestört, dann würde man einen Netzwerkkollegen daran setzen müssen. Da könnte Klar. der Systemkollege zum Beispiel gar nicht helfen. Ja. Darum versucht man eben, das dann möglichst schnell, möglichst an die richtige Stelle zu bringen. Man überwacht den Fortschritt der Entstörung. Man informiert gegebenenfalls verschiedene Stellen, die darüber informiert werden müssen. Sei es jetzt den Kunden, der das gemeldet hat und sagt, pass mal auf, wir haben es erkannt, das und das ist es, dauert noch circa 30 Minuten, 2 Stunden oder sonst irgendwas. Oder eben man muss bestimmte andere Einheiten beim Kunden informieren. Es liegt eine Störung vor, schaltet um auf euer Alternativsystem oder macht was anderes. Also da bindet man dann verschiedene Stellen ein, Leitstellen, sage ich mal, beim Kunden, die dann darauf reagieren und sagen, okay, also wir fertigen jetzt nicht Produkt A, können wir im Augenblick gerade nicht. Ich setze die Leute alle um und ich fertige jetzt Produkt B. Ja, ja. Und natürlich, wenn es nicht in bestimmten Zeiträumen, die man für so eine Störung geplant hat, eingehalten oder bereinigt worden ist, dann würde man anfangen zu eskalieren, nachfragen, warum kommst du nicht voran, brauchst du Hilfe, ist es vielleicht eine größere Störung, viele Störungen beginnen erstmal klein, ja. Man meldet, ich kann meine Mails nicht abrufen und dann melden das aber 20, 30 Leute, dann erkennt man irgendwann, das ist vielleicht eine größere Störung auf dem Mail-Server selber. Solche Dinge tut das Störungsmanagement und steuert dann entsprechend auch die Prozesse an und holt weitere Ressourcen dazu, eröffnet möglicherweise eine Techniker-Telefonkonferenz, wo die Kollegen dann zusammen direkter arbeiten können, statt dass ein Ticket, sage ich mal, hin und her wandert, würde man das dann so bringen. Und zum Schluss fragt man natürlich nach beim Melder, wie war es, ist es jetzt behoben, kannst du wieder arbeiten, ja, nein, würde dementsprechend dann das Ticket entweder abschließen oder wieder zurückgeben in die Fachbereiche und sagen, läuft noch nicht. Und um jetzt bei dem Beispiel mit dem E-Mail-Problem oder mit dem E-Mail-Server zu bleiben, wir stellen jetzt also fest, es rufen irgendwie 5 oder 10 Endbenutzer an, dass die E-Mail nicht geht. Bei den ersten 2 denken wir vielleicht noch, die haben ihren Rechner irgendwie kaputt installiert. Beim 10. denkt man dann wahrscheinlich irgendwann mal spätestens, oh, es gibt wahrscheinlich entweder ein Problem im Netzwerk oder im Mail-Server. Und was würde jetzt passieren, um das Ganze zur Krise werden zu lassen? Ja, dann beispielsweise gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen, wenn jetzt man alles ausprobiert hat an Wissen, alle Experten befragt hat und man hat die Störung immer noch nicht beseitigen können, dann hätte man so eine Unbeherrschbarkeit mit den bestehenden Prozessen, weil es fehlt Wissen oder es fehlen Ressourcen. Oder handelt sich um ein ganz zentrales System, von dem vielleicht bei einer großen Bank oder irgendeinem anderen großen weltweit agierenden Unternehmen, wo so viele Mitarbeiter jetzt betroffen sind und geschäftskritische Dinge hin und her schicken müssten über den Mail-Server, dass man sagt, okay, das wird jetzt so weitgehend, wir müssen dort anders vorgehen, als wir es normalerweise tun. Ja, und was mache ich dann konkret? Also wenn ich für diese Krise oder für dieses Symptom einen Krisenplan habe, dann brauche ich den in Anführungszeichen ja nur ausführen. Ist das dann nochmal sozusagen der einfachere Fall, verglichen mit, es ist eine Krise und ich habe nicht mal einen Plan, ich weiß gar nichts? Nein, also klassischerweise würde man in so einem Falle dann die Krisenmanager in eigenen Unternehmen verständigen und sagen, wir haben hier möglicherweise, droht hier eine Krise. Ja. Bitte schaltet euch ein. Und dann würden die mit ihren Systemen, mit ihren Plänen, sage ich mal, wie sie an eine Krise herangehen, aktiv werden. Das heißt, sie würden als erstes versuchen, eine Techniker-Telco zu organisieren, um Informationen zu sammeln. Wie sieht es denn wirklich aus? Was haben wir gemacht? Was sind die Auswirkungen? Wo hakt es? Wo kommen wir nicht weiter? Es gibt ja durchaus Situationen, das ist immer so, dass die Pest, sage ich mal, in diesem Störungsumfeld, alle melden grün, ja, alles geht, ja. Und der Kunde kann trotzdem nicht arbeiten. Ja. Dann muss man ganz anders, sage ich mal, einsteigen in die Störungsanalyse. Dann ist es eben nicht mit diesen Schnellschüssen, ach, da hatten wir gestern schon mal was und der Server, und da haben wir vielleicht gerade einen Change gemacht, also wir haben irgendeine Softwareveränderung gemacht, vielleicht ist das die, sondern dann muss man wirklich reingehen in die Analyse, dann fängt man an, Diagnose- und Ausschlussverfahren anzuwenden, um zu schauen, in einem Fehlerbaum oder in einer anderen Matrix, die man für das jeweilige System aufgestellt hat, welche Symptome haben wir, was bedeutet das Vorliegen oder das Nichtvorliegen. Häufig ist es ja einfacher, sage ich mal, etwas auszuschließen. Ja. Und dann bleiben mit der Zeit bestimmte Sachen übrig und die versucht man dann konkret anzugehen und zu analysieren, was ist das, was könnte das jetzt verursachen, was können wir dazu beobachten. Ne? Admins wählen sich dann auf den Server ein, versuchen bestimmte Zustände zu überprüfen, ja, möglicherweise bestimmte Tätigkeiten zu ergreifen, um das zu lösen und dann weitere Ermittlungsergebnisse zu erzielen. Das ist so, wie wenn der Hausarzt jemanden zum Facharzt schickt, Röntgenbilder, CT und so weiter und so fort. Das macht man auch nicht wegen jedem Schnupfen. Ja. Und dann daraus Erkenntnisse eben zu ziehen, die einem dann weiterhelfen. Ich möchte mal versuchen, zwei Unterscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, ob die richtig sind. Die eine Frage, du redest von Plänen. Wenn man jetzt eben bestimmte Krisen oder Störungen voraussieht oder in der Vergangenheit schon mal hatte, dann kann man ja für diese konkrete Krise oder für diese konkrete Störung sich einen Plan, eine Checkliste, einen Lösungsweg aufschreiben. Das ist klar, ne? Das ist die eine Art von Plan. Die andere Art von Plan ist aber mehr so ein Metaplan. Also in dem Sinn, ich weiß zwar nicht, was kaputt ist, aber ich habe jetzt bestimmte Prozesse, die mir helfen, den Fehler einzugrenzen, indem ich zum Beispiel, wie du gerade sagst, einfach mal die Techniker-Telco einbestelle und einfach alle mal alarmieren und sage, ich soll mir ihr System genau durchchecken. Hat ein Krisenmanager dann sozusagen vor allem mit den konkreten Plänen zu tun oder ist der jemand, der gut im Umsetzen dieser Metapläne ist, wenn du weißt, was ich meine? Ja, das kommt drauf an. Es gibt zwei Arten von Krisenmanagern. Es gibt einmal die sachkundigen Krisenmanager. Mhm. Die haben dann meistens auch die detaillierten Pläne. Das heißt, die kennen die Anwendung, die kennen das spezielle Umfeld, ja, sehr gut. Die würden dann so etwas auch abklappern. Wobei, wenn diese Pläne sehr gut sind, würde man normalerweise nicht in eine Krisensituation, genau, laufen. Ja. Man hat aber immer Pläne, wie man bestimmte Situationen angehen will, wenn man es nicht beherrschen kann. Auf Alternativen gehen und so weiter und so fort. Das sind das, was du mit der Metaebene meinst. Ja. Das ist das, was ein Krisenmanager normalerweise macht. Mhm. Er versucht, oder er hat drei Aufgaben im Prinzip, im Wesentlichen. Einerseits die Ursachenanalyse, da kann man im Vorwege schon sehr viel vorbereiten. Das muss er weitertreiben, da muss er vielleicht zusätzliche Ressourcen heranschaffen, zusätzliche, möglicherweise externe Spezialisten dazu holen, indem man den Hersteller der Software oder der Hardware, was auch immer, kontaktiert und sagt, bitte, du musst uns helfen. Ja. Oder zweiter Aufgabenbereich, er muss die Auswirkungen noch besser erforschen. Da geht er dann in Kontakt mit den Kunden, versucht dort über bestimmte Ansprechpartner, die er hat, das auch beim Kunden besser zu verstehen, was sind die Auswirkungen, die Dringlichkeiten und so weiter und so fort. Möglicherweise muss man mit dem Kunden zusammen dann eben solche Alternativpläne, wir wechseln jetzt auf Produkt B oder, ja, machen dies oder das, wir schicken die Mitarbeiter nach Hause. Auch das kann möglicherweise etwas sein, was ein Krisenmanager mit verantworten muss und betreuen muss. Ja? Mhm. Er kommuniziert mit dem Kunden. Und das Dritte ist dann, er muss forschen, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, was können weitere Folgeschäden sein? Ja. Ja, wenn wir das nicht in 2 Stunden hinbekommen, das ist zum Beispiel bei chemischen Abläufen sehr häufig das Problem, wenn die dann anfangen abzukühlen, bestimmte Zwischenprodukte oder sonst irgendwas, kriegt man das in der Prozesskette wieder in Gang oder nicht? Ja. Muss man vielleicht jetzt dann bestimmte Prozessketten abbrechen, die Zwischenprodukte abpumpen, ja. Sichern. Möglicherweise sind sie auch in irgendeiner Form gefährlich. Solche Sachen, das trifft dann eher die Entscheidung. Und das ist dann auch schon losgelöst, sehr häufig vom konkreten Plan, Einzelplan, wenn dies passiert oder so. Das ist so ein bisschen anders als im Flugzeugumfeld, wo man dann immer ins Handbuch greift und Checkliste so und so durchgeht. Genau. Ja, das hat man auch, aber das ist passiert noch alles auf der Störungsebene. Das war nämlich meine Krisenebene. Das war nämlich meine zweite Unterscheidung, nämlich die, wo ich eben die Checkliste habe, wo ich dann, ich sag's mal, mehr oder weniger stumpfsinnig der Checkliste folge, versus ich habe eben keine Checkliste mehr und muss jetzt durch Systemdokumentation, Systemkenntnis, durch letztendlich wirklich durch Debuggen erstmal mich tiefer reinfuchsen und ja genau, also das Systemkenntnis, da wollte ich drauf raus. Also man muss dann wirklich das System im Detail verstehen oder diese Kenntnis aufbauen erstmal, um dann überhaupt eine Chance zu haben, auf den Fehler zu kommen. Richtig. Da ist aber häufig so, dass der Krisenmanager gar nicht alleine leisten kann. Ja, klar. Weil er parallel so viele Aufgaben hat, steuert er sozusagen mehr die Leute, die dann die verschiedenen Aufgaben lösen. Klar. Sei es, dass er jetzt eben diese Systemspezialisten, die das aufgebaut, programmiert oder entwickelt haben, daran setzt. Sei es, dass er möglicherweise auch längerfristige Pläne vorbereitet. Also wir reden hier immer von kurzfristigen IT-Störungen und Krisen sind immer relativ kurzfristige Ereignisse verglichen mit einem Erdbeben, einer großen Brandkatastrophe oder sonst irgendetwas, was durchaus dann schon über Tage oder Wochen, Monate bestimmte Aufräumarbeiten dann laufen. Das kann es aber in der IT auch geben, wo man dann vielleicht auch in der Personalplanung schon aktiv werden muss und sagen, der Mitarbeiter, den brauche ich um 20 Uhr. Ja. Der geht jetzt nach Hause und schläft ein paar Stunden, mhm, ja. Damit er überhaupt einsatzfähig ist, weil Leute, die 30 Stunden wach sind, die produzieren am Ende nur noch Mucks. Klar, logisch. Ja, ja. All solche Sachen muss dann der Krisenmanager sozusagen organisiert. Er organisiert das Arbeitsumfeld, das sich dann mit der Analyse von verschiedenen Themen oder auch der Aufklärung, ja, man spricht bei sowas dann neudeutsch von Crisis Intelligence, was ist passiert, was droht zu passieren, wenn wir diese Störung nicht in den Griff bekommen und so weiter und so fort. Das ist dann sein Arbeitsbereich. Ja. Und dafür legt er sich immer nur bestimmte Pläne, also bestimmte Handwerkszeuge zurecht. Man hat in dieser Phase an und für sich keine detaillierten Pläne mehr. Ja, ja klar. Es sind auch die Krisen, die auftreten, sind zu vielfältig, als dass man sich auf alles detailliert vorbereiten könnte. Wichtig ist, dass man grundsätzlich vorbereitet ist. Das heißt, man hat Leute, die man dafür heranziehen kann. Die können, sage ich mal, in bestimmten Art und Weise denken und organisieren. Man hat die Zulieferer, man hat entsprechend informiert. Sehr wichtig ist ja die Kommunikation in so einem Falle. Ja. Das heißt, man sollte eine bestimmte Telefonnummer vorbereitet haben, dass die verschiedenen Stellen die Informationen ans Krisenmanagement melden sollen, eine Möglichkeit haben, diese zentral abzugeben. Man muss überhaupt erstmal die gesamten Informationsverteiler, sage ich mal, aufgebaut haben, damit die verschiedenen Stellen, die betroffen sind, wissen, da ist jetzt was passiert. Oder eben auch, dort ist was passiert, vielleicht können wir helfen, also die Hilfe anzubieten und so weiter. Also das sind so die Grundlagen, nicht? Je nachdem, wie das organisiert ist. Manchmal müssen auch bestimmte Räumlichkeiten dort dann zur Verfügung stehen, wo man dann so ein Krisenmanagement-Team oder einen Krisenstab, das ist dann sozusagen das Team ohne den Manager, dauerhaft unterbringt, das dann dort arbeiten kann, besonders viele Telefone, Netzwerkanschlüsse und so weiter und so fort, möglicherweise Schlafgelegenheiten, Lebensmittel, was immer man dann, sage ich mal, braucht, um die ersten zwei, drei Tage, wenn es vielleicht etwas chaotisch ist, zuzubringen, ohne sich mit zu viel Kleinigkeiten abzulenken. Ja. Hat dann so ein Krisenmanager oder Krisenstab auch nochmal andere Berechtigungen? Ja. Weil ich meine, er kann ja sonst gar nicht so flexibel oder radikal durchgreifen, wie das vielleicht nötig ist. Also ein Krisenstab hat klassischerweise, ist eben eine Stabsstelle. Es verfügt nur bedingt, sage ich mal, über zusätzliche Rechte. Die arbeiten halt dem Krisenmanager zu. Der ist entsprechend mit der Entscheidungsbefugnis ausgestattet. Sollte er zumindest sein. Ja. Ist vielleicht nicht in allen Unternehmen der Fall, ja. Aber es sollte klassischerweise so sein, dass er die Entscheidung treffen kann und dafür dann auch alle benötigten Mittel anfordern und auch notfalls, sage ich mal, gegen den Willen der entsprechenden Abteilung Personal abziehen kann oder bestimmte Gerätschaften in Gebrauch nehmen kann. Und das ist, sage ich mal, in der Firma dann entsprechend geregelt in den Prozessen oder den Beschreibungen zu den entsprechenden Krisenabläufen, bis welche Summe darf der jetzt, sage ich mal, was selbstständig entscheiden, wo muss er vielleicht doch nochmal den Geschäftsführer dazu holen. Ja. Oder eben, wenn es eine öffentlich-rechtliche Krise, sage ich mal, ist, wo also staatliche Krisenteams dazu kommen, da sind dann rechtliche Grundlagen in Form von Rechtsverordnungen, Gesetzen und so weiter und so fort. Was dürfen die? Möglicherweise muss man bestimmte Bewegungsrechte einschränken, ja, dass man sagt, du darfst jetzt nicht mehr da rein oder ne, also so klassischerweise ein Brandzone absperren oder sonst irgendwas. Ja. Das sind dann solche Rechte, die dann auch ein Krisenmanager hat, wo er dann Entscheidungen trifft, was weiß ich, wir evakuieren ne, als was weiß ich, ein Dorf, weil der Damm droht zu brechen, ja, ja. Eingriffe. Ja. Dafür muss er dann berechtigt sein. Haben größere Firmen wie zum Beispiel deine, auch wenn du die jetzt nicht namentlich genannt hast, aber habt ihr interne Krisenmanager? Vermutlich ja, du bist wahrscheinlich einer. Oder sind es externe? Oder wie? Nein, das ist, also du kannst beides haben. Große Firmen und Behörden und so weiter und so fort haben klassischerweise eigene. Das kann sein, dass das Leute sind, die das nur zusätzlich machen würden, wenn sie denn mal auftritt. Bei uns ist es halt so, als großer weltweiter Konzern, irgendwo passiert immer irgendwas. Ja. Insofern rentiert es sich da durchaus, ein eigenes Team am Laufen zu haben, das dann sofort einschreiten kann. In vielen mittelständischen Unternehmen sind es häufig dann die Chefs selber. Mhm. Das ist aber nicht unbedingt immer eine gute Idee. Chefs haben meist sehr viele andere Aufgaben und wenn die da rausgerissen werden, kann man sich sozusagen im Nebenkriegsschauplatz gleich wieder weitere Probleme verursachen. Ja. Genauso ist es mit irgendwelchen Behörden, sonst irgendwas. Auch dort versucht man, Leute zu haben, die speziell Erfahrung haben aus der Regelmäßigkeit, mit der sie so etwas tun, sei es jetzt, weil wirkliche Krisen aufgetreten sind oder weil sie es geübt haben. Einfach um da eine gewisse Professionalität drin zu haben gegenüber jemandem, der das mal ein Handbuch dazu gelesen hat, aber das letzte Mal vor 10 Jahren gemacht hat. Geht es wahrscheinlich auch darum, dass man dann unter Stress halbwegs ja, cool bleibt und nicht dann in völlige Panik verfällt und damit handlungsunfähig wird? Das ist absolute Mindestvoraussetzung. Das ist nicht immer sicherzustellen. Solange man, sage ich mal, räumlich einigermaßen distanziert ist, ist das meistens nicht das Problem. Aber gerade bei großen Naturkatastrophen oder sonst irgendwas sind die Krisenmanager teilweise ja auch erstmal vor Ort, weil noch gar keine Verbindung in die Hauptstadt oder sonst irgendwas besteht. Da müssen die natürlich schon gucken, dass sie in Sicherheit kommen. Ja. Nicht nur persönlich, sage ich mal, sondern auch damit die Funktion dann wieder sichergestellt ist, weil ein Krisenmanager on the run, sage ich mal, ja, der selber von Feuer oder von einer Flutkatastrophe oder sonst was flieht, ja. Den wird man nicht erreichen, der wird keinen geordneten Überblick sicherstellen können und so weiter und so fort. Darum, das ist immer die erste und wichtigste Aufgabe, Sicherheit und Ordnung herzustellen, damit das überhaupt funktionieren kann, damit man all die eingehenden Informationen, gerade wenn es komplexer wird, überhaupt auswerten kann, und auch sammeln kann. Also wenn, wie gesagt, die Leute einen gar nicht erreichen können, weil man unterwegs ist im Jeep oder sonst irgendwas, klar. Das hilft an der Stelle. Ja. Wie geht man denn um mit der, also nehmen wir mal an, es ist eine Krise, die in irgendeiner Art und Weise eine größere Öffentlichkeit betrifft. Also sei es jetzt irgendwie sich hunderttausende Kunden beim Ausfall von Amazons Cloud-Zeug, ja, oder wirklich was die Öffentlichkeit im Allgemeinen betrifft, also irgendeine Krise in einem Chemiewerk irgendwo. Wie geht man da mit der Kommunikation um? Ich habe jetzt dieser Tage gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Es kann sein, dass es im Zusammenhang mit den Anschlägen in Paris war, dass die in dem Fußballstadion nicht direkt kommuniziert haben, was das Problem ist, um eine Panik zu vermeiden und damit in gewisser Weise die Leute, ich sag's mal, belogen haben, zu ihrer eigenen Sicherheit. Also wie geht man mit so einer Kommunikationsgeschichte um? Das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt. In dem Augenblick, wo du rausgehst in die Öffentlichkeit, was kommunizierst du? Da gibt es sogenannte Crowd-Manager, gerade bei solchen Ereignissen, die viele Menschen haben, wo ein gewisses Risiko immer besteht, dass Panik oder sonst irgendetwas ausbricht. Die beobachten das alles immer unter dem Gesichtspunkt, wenn ich jetzt was tue, was sind die Auswirkungen? Man schaut eigentlich als Krisenmanager immer nicht nur auf die direkten Auswirkungen einer Handlung, sondern was zieht es noch in Schritt 2 und 3 und 4 womöglich nach sich. Ja. Und das sind dann bewährte Deeskalationsstrategien, die man dann versucht zu fahren, Sicherheit herzustellen, Ordnung wiederherzustellen oder zu bewahren, ne? Eine Krise im Stadion in diesem Falle zu verhindern. Ja. Indem man sagt, wir lassen das jetzt weiterlaufen, egal, dass die Prominenz von der Bühne entsprechend verschwunden ist. Erstmal sind die Leute dort drin und vielleicht hört man ja auch nichts weiter nach diesen Explosionen. Das sind natürlich solche Sachen, aber es kann natürlich auch sein, dass man nach außen gehen muss, um zu sagen, Leute, Folgendes ist passiert. Zu informieren, allein schon auch um einen gewissen Druck aus den Meldungen rauszubekommen. Ja, es gibt ja immer Gerüchte dann. Wenn das Unternehmen gerade was passiert ist, dann ruft noch der 500.000. Mitarbeiter an und sagt, meine Mail geht heute aber nicht. Ja. Darum jagt man dann eine Info raus über SMS oder sonst irgendwas und sagt, das und das ist passiert, wir sind dran. Es schafft auch eine gewisse Beruhigung, wenn die Leute wissen, da kümmert sich jemand drum, das ist schon in Bearbeitung. Ja. Und da muss man dann natürlich immer gucken, an wen kommuniziert man? Wie kommuniziert man? Man wird möglicherweise an das eigene Management anders kommunizieren als ein Kundenmanagement. Man wird an die Öffentlichkeit andere Informationen geben als an einen inneren Kreis. Man wird mit Technikern ganz anders sprechen als mit Leuten auf der Straße, sage ich mal, die wahrscheinlich nur an den Auswirkungen für sie persönlich interessiert sind, während die Techniker wissen wollen, was ist passiert, wo kann ich helfen, wo muss ich was tun. Und da gibt es dann auch spezielle Kommunikationslehrgänge, die klassischerweise ein Krisenmanager entsprechend durchläuft, wo er das lernt, welches Publikum er wie ansprechen muss, wo gerade solche Sachen wie Image-Schäden berücksichtigt werden. Was sage ich besser nicht? Bester Fall war da ja gerade die Aussage auch nach Paris, irgendwas weiß ich sage es Ihnen aber nicht, das würde die Leute beunruhigen. Ja, de Messiers, einige Teile diese, ja, genau. Genau, das sind dann so die Sachen, wo man sagt, okay, hätte er es ein bisschen anders formuliert, aber man muss auch sehen, auch Krisenmanager stehen manchmal furchtbar unter Druck und sagen dann genau das, was sie gerade denken. Glaubst du, ein Innenminister bekommt eine Krisenmanager-Ausbildung, wenn er den Job bekommt? Das weiß ich nicht, aber ich denke, die werden alle entsprechend zumindest häppchenweise geschult, denn das ist durchaus etwas, was von Ihnen, zumindest von der Öffentlichkeit erwartet wird. Ja. Wenn Sie mit Sicherheit Krisenmanager in Ihren Mitarbeiterstäben als Krisenmanager auch haben, eigene wirklich dediziert sind. Denn es gibt immer Situationen, die auch langfristig beobachtet werden müssen. Gerade das Auswärtige Amt zum Beispiel verfügt über diverse permanent laufende Krisenstäbe, wo Leute, die entführt worden sind oder sonst irgendwas, diese Entwicklungen beobachtet werden und dann die Informationen zusammengestellt werden und an die Minister, sage ich mal, weitergegeben werden zur Entscheidung oder zur Information. Die können da gar nicht permanent selber drin sein. Die haben viel zu viele Aufgaben. Es ist ähnlich wie mit einem Vorstandsvorsitzenden bei einem großen Unternehmen. Den kann man da nicht komplett schlucken. Und du musst da jetzt die ganze Zeit drin sitzen. Ich fragte mich halt nur, ob der quasi bei dieser Aussage, die er da getroffen hat, ob er, weil du gerade sagtest, hätte er es anders formuliert, wäre es etwas glücklicher gewesen. Da war sozusagen die Frage, hat er mal gelernt, wie man das formuliert oder eher nicht? Ne? Also vermutlich, keine Ahnung. Keine Ahnung. Klassischerweise die meisten Unternehmen überlassen aus diesem Grunde die Kommunikation dann auch ihren Pressesprechern, ja, die speziell für sowas ausgebildet sind und dann häufig mit vielen Worten nichts sagen. Ja, ja. Das ist immer so die Frage, was soll jetzt sein? Es sollte an diesem Falle authentisch sein, das heißt, es sollte der Top-Verantwortliche direkt was dazu sagen und ja, die Medien haben gerne die O-Töne von den Ministern. Klar, naja, sicher. Hätte es jetzt irgendein Regierungssprecher gesagt, hätte es wieder alle nicht interessiert. Er hätte irgendwie brav was Unverfängliches gesagt in aller Regel. Aber das ist Teil einer Krise. Genau, zumal ja dann auch das, was der sagt oder nicht sagt, wieder interpretiert wird und dann die Krise möglicherweise verschärft. Das heißt, es kann sein, es ist besser, man lässt den Minister was sagen, auch wenn man befürchtet, dass der sich falsch ausdrückt, ist trotzdem besser, dass er selber was gesagt hat und so weiter und so fort. Richtig, also man hat zum Beispiel gerade im Bereich von Markenkrisen das sehr häufig, dass das eigentliche Problem noch handelbar war, aber dann irgendeine, ja, Äußerung getätigt wird, die das Ganze zur Krise macht. Ja, stimmt. Ja, also ich sag mal, VW ohne bestimmte Äußerungen wäre die Abgasaffäre möglicherweise gar nicht so hoch gekocht. Ja, da hat man ja oft von dieser Arroganz geredet, die VW da geäußert hat, bis man ihnen dann wirklich hieb- und stichfest nachgewiesen hat, was Sache ist. Hätten die früher gesagt, ja, scheiße, wie du sagst, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Ja, also das sind so sich weiterentwickelnde Schadensereignisse, sage ich mal, die dann zur Krise werden. Gerade häufig durch Äußerungen, durch bestimmte Ereignisse, die sonst möglicherweise nie eine Krise geworden sind. Ja. Weil man ja auch sehen muss, der Begriff Krise ist in der Öffentlichkeit anders besetzt, als er in den Bereichen, wo wirklich Krisenmanagement betrieben wird, gemacht wird. Ja, also man hat ja immer eine Innen- und eine Außenansicht und es kann in der Innenansicht, kann das alles noch unter Kontrolle und handelbar und läuft den normalen Weg sein. Und in der Außenansicht ist es aufgrund bestimmter Dinge hochdramatisch und so weiter und so fort. Das ist ein klassisches Beispiel, sage ich mal. Jemand, der merkt, er kriegt einen Herzinfarkt, fällt zu Boden. Für den ist in diesem Augenblick Krise. Ja, sein Leben hängt davon. Ja, ja. Der Notarzt, der ihm zur Hilfe kommt, für den ist das nicht Krise, für den ist das ein wichtiger, dramatischer Fall. Aber das ist sein Berufsalltag. Klar, die Krise ist, wenn sein Auto nicht mehr anspringt. Das wäre dann würde wahrscheinlich die Leitzentrale eine kleine Krise haben. Dann müsste sie einen anderen Notarzt machen. Ja. Ja, genau. Aber das ist so diese Innen- und Außenwirkung. Und das wird in den Medien, werden bestimmte Sachen manchmal hochgepusht, weil das klingt einfach toll, ne? Krise so und so und das hier und dann da. Das sind häufig gar keine Krisen. Klar, auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, es entstehen die wirklichen Krisen dann auch dadurch, dass die in der Innensicht meinen, sie hätten noch gar keine Krise, sich so verhalten, wie wenn es keine wäre und dadurch erst eine verursachen. Also es geht in beide Richtungen. Das ist auf jeden Fall auch ein Problem. Das ist ein Problem auch bei Störungen. Ab wann stelle ich fest, dass ich das habe? Und ab wann stelle ich mich selbst in Frage, sage ich mal, und nehme die Info, wie sie von außen kommt, die Wirkung als wichtiger als meine eigene Innenerkenntnis. Ja, ich meine, das Problem ist ja, würde ich mal sagen, folgendes. Wenn ich beschließe, es wird zur Krise und ich verwende jetzt die sozusagen Krisenmechanismen, die kommen dann meistens mit irgendwelchen Kosten. Also sei es nur, ja, in Anführungszeichen nur der Krisenstab, den ich da irgendwie bezahlen muss oder vielleicht auch irgendwelche Außenwirkungen, Image-Schäden und so weiter. Das heißt, ich versuche erstmal so lange wie möglich nicht in den Krisenmodus zu gehen und es mit den regulären Störungsmanagementprozessen zu behandeln, weil ich eben die Folgeschäden der Tatsache, dass ich es zur Krise deklariere, scheue. Und die Gefahr ist halt, dass das dann eben gerade erst zur Krise oder dass die Krise auslöst, denke ich mal. Richtig. Der Schaden wird umso größer, wenn man das nicht rechtzeitig, sag ich mal, angeht. Ja. Wobei man dort zumindest im Bereich der Wirtschaft sehen kann, da ist der Trend eigentlich genau umgekehrt. Okay. Man wechselt derzeit tendenziell eher früher in den Krisenmodus, weil man sagt, uns ist das Ergebnis in diesem Augenblick wichtiger als die Kosten. Mhm. Ja, also die Angst vor Reputationsschäden, vor schlechtem Image bei den Kunden oder sonst irgendwas ist an dieser Stelle dann wichtiger häufig als die Kosten. Mhm. Darum hat man auch so ein bisschen den Trend. Früher gab es relativ wenig Krisen Heute sind Krisen schon fast eine Modeerscheinung geworden. Firmen leben davon, externe Krisenmanager, sage ich mal, schnell dazu zu bringen. Eben gerade, weil, wie wir gesagt haben, es findet eine Umstellung des Prozesses statt. Man geht in den externen Prozess, sage ich mal, holt Berater sich ins Haus, die einem helfen. Ja, was weiß ich, irgendein Produkt, das nicht richtig läuft und wo man jetzt gewaltig Geld verliert, flott zu machen, dass es sich am Markt wieder gut annimmt und so weiter. Das hat positive und negative Effekte natürlich. Und da muss man dann auch immer gucken, ob das sinnvoll ist, sage ich mal. Aber es ist für Manager, die halt befürchten, Schläge vom Kunden in Anführungszeichen zu bekommen, dann ein approbates Mittel zu sagen, hier, ehe es Ärger gibt, volle Kraft voraus. Und das ist eher so im Augenblick zu beobachten, als wir wollen nicht in die Krise. Also der negative Touch einer Krise ist, sage ich mal, in den Unternehmen verloren gegangen. Einer internen Innensichtkrise. Die, genau. Aber Krise im Außen, es ist also in der öffentlichen Wahrnehmung, ist immer noch sehr negativ. Klar, genau. Darum wird man immer versuchen, das Wort Krise auch zu vermeiden. Also das sieht man auch im Sprachgebrauch. Es wird nicht von Störung oder von Problemen gesprochen. Da gibt es dann Issues. Ja, es gibt Vorgänge oder es gibt Situationen. Also man beschönigt und ummäntelt das, um nicht davon sprechen zu müssen, denn wenn irgendein Aktienanalyst davon Wind bekommt, dass da oder dort irgendwie eine Störung oder eine Krise besteht, hämmert er das in seine Bewertung rein und die Aktie geht runter. Klar. Was will man vermeiden, indem man dann ausdrückt, ja, und wir analysieren das und so weiter und so fort. Das sind dann so die, ich sag mal so die Nebelwand, die man legt. Ja, genau. Ja. Was muss ein Krisenstab oder Krisenmanagement-Team sonst noch so tun? Also wie gesagt, Verhinderung von weiteren Schäden haben wir schon besprochen, ist irgendwie klar, ne? Ja. Also Gefahrenabwehr im weitesten Sinne, auch für dann bis jetzt noch unbeteiligte Parteien, sprich Öffentlichkeit zum Beispiel. Richtig. Weiter ist natürlich die eigentliche Ursache zu finden und diese Ursache zu beheben. Mhm. Und im Nachgang natürlich irgendwelche Schäden, die aufgetreten sind, zu beseitigen. Ja. Wobei es dann dort auch sein kann, dass man an der Stelle bestimmte Sachen wieder in den Regelprozess zurückgibt und sagt, was weiß ich, da kann jetzt die Regelprozesse können das einfach effizienter lösen, als wir jetzt mit dem Krisenmanagement. Also das wäre sozusagen dann die Definition des Endes der Krise, das wäre dann eben dann, wenn der Krisenmanager beschließt, dass die regulären Prozesse in Anführungszeichen besser aufräumen können als er. Richtig. Das ist auch häufig so. Man muss ja sehen, wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Es ist sehr selten, dass eine Firma alles macht, was rundum ist. Ja. Und man zieht dann ja externe Firmen häufig dazu. Und wenn man denen einen Reinigungsauftrag oder einen Reparaturauftrag gibt, das ist für die keine Krise mehr. Das ist für die ihr täglich Brot. Klar. Ja? Also wenn dann ein Haus abgerissen werden muss oder so, der Baggerfahrer, der da kommt, das dann wegputzt, den interessiert nicht, was für ein Drama da drin passiert ist. Der hat halt den Auftrag, das Ding klein zu machen und in so und so viel Container zu verpacken und entsprechend abfahren zu lassen. Ja. Und das machen die dann auch effizienter als dieser ganze Oberbau, der ja häufig so ein bisschen, wie wir gesagt hatten, ohne diese Regelprozesse auskommen muss, weil man ja gesagt hat, die funktionieren nicht. Ja. Und schafft sich dort dann seine situationsbezogene eigene Prozesswelt. Ja. Man hat auch in so einem Krisenmanagement-Team, hat man ja auch ganz viele einzelne Spezialisten drin. Diese Spezialisten können durchaus in ihren Regelprozessen laufen. Ja, ja. Aber die Art und Weise, wie sie organisiert werden, ist dann eben nach Krisenplan. Klar, ich meine, das ist eigentlich der Punkt, ne? Also alle, nicht alle, aber ich meine auch, was mir da eingefallen ist vorhin, ist irgendwie nicht Ölkrise, Ölkrise ist was anderes, aber wenn so ein Öltanker auf Grund läuft und dann an irgendeiner Küste die volle Krise herrscht, weil da irgendwie alles voll ist mit Öl, wenn er dann eben das Öleinsammelschiff holt, um das Öl aufzusammeln, das ist deren täglich Brot, die machen nichts anderes. Ja. Ne? Also es ist genau diese Perspektive, dass für die Beteiligten eine Krise vielleicht gar keine ist. Ich würde das Beispiel mit dem Krankenwagen vorhin. Genau. Ja. Hast du irgendwelche interessanten Beispiele, die du erzählen kannst aus deiner Welt oder vielleicht auch aus deinen Lehrgängen, die du hier gemacht hast? Es ist immer etwas schwierig, weil offiziell ist sowas alles immer Business Secret. Ja, ja, aber wir wissen ja auch alle gar nicht, wo du arbeitest, insofern ist ja gar kein Problem. es gibt durchaus dann Fälle, wo man sagen kann, okay, die entwickeln sich dann auch zu Lehrbuchfällen, die werden dann so ein bisschen abstrahiert, sowas kann man durchaus mal erzählen. Ja. Was ein sehr interessanter Fall war, war es mal nicht eine physikalische Krise war, sprich, wo irgendwas kaputt gegangen ist oder in Gefahr war, sondern eine logische Krise, was wesentlich seltener vorkommt, aber eben in den modernen Zeiten, sage ich mal, gerade in der IT, wo sehr vieles miteinander vernetzt ist, ein großes Problem werden kann. Ja. Dort ist einer Bank, die bezieht für ihre Kontoinformationen für die Depots, also die Aktiendepots von einem Lieferanten, alle Kassakurse aller Fonds, Aktien und so weiter und so fort weltweit, zu einem bestimmten Zeitpunkt, in Dollar oder in Euro. Und da hat es sich zugetragen, dass diese Informationen, die dann nur die Zahlenwerte zu den jeweiligen Wertpapiernummern enthalten, vorne sozusagen die Einstellung, kommt das jetzt in Dollar oder in Euro, falsch war. Das heißt, dort wurde dann das in einem Dollarwert eingerechnet in die Systeme und es hätte Euro sein sollen. Und zu der Zeit, ist schon einige Jahre her, war der Dollar-Euro-Kurs jetzt nicht so, dass einem das sofort aufgefallen wäre. Ja, da gibt es dann immer so Plausibilitätskontrollen, die sagen, 40% Kurzschwung an einem Tag, da sollte lieber nochmal ein Mensch drauf gucken. Das war irgendwo so bei 10%. Ja. Und das ist halt Freitagabend eingelaufen, wurde übers Wochenende durch die Nachtverarbeitung und Wochenendverarbeitung auf alle Konten umgesetzt. Und dann, das wäre ja, sage ich mal, schon unangenehm genug, ist es aber häufig so, viele Kunden hatten zu dieser Zeit Kauf- und Verkauforder platziert, die abhängig von bestimmten Kursbewegungen. Ja, ja. Und das führte dann dazu, dass am Montagmorgen die Broker feststellten, wir haben aber ganz viele Aufträge heute dran. Kaufen und verkaufen. Na, ist ja ein geschäftiger Tag. War soweit alles in Ordnung. Hat man halt alles durchgeführt. Fand man vielleicht an einigen Stellen nicht so ganz sinnvoll, dieses Papier da jetzt zu verkaufen. Aber wenn der Kunde das so will, Kunde ist König. Ja. Und irgendwann im Laufe des Vormittags fiel dann auch dem einen oder anderen Manager auf, die Bewegungen von letzter Woche zu dieser Woche waren doch unerwartet hoch. Und dann dämmerte irgendwie so, die ersten kamen dann um die Ecke, weil auch die ersten Kunden anriefen, so im Sinne von, ich habe gerade die Mail bekommen, Sie haben meine Aktien verkauft, warum haben Sie meine Aktien verkauft? Sie sollten das doch bei dem Kurs verkaufen, wir haben doch aber gerade diesen Kurs und so weiter. Und im Laufe des Vormittages ballte sich dann so langsam der Schneeball zur Lawine. Und dann stellte man in den Mittagsstunden fest, oh, wir haben da einen ganz gewaltigen Bug im System. Ja. Die ganzen Ausgangsdaten sind falsch gerechnet. Am Montagmorgen sind natürlich ganz normal wieder die korrekten Daten eingelaufen. Man hatte gewaltige Schiefstände, man musste das alles glatt ziehen, man musste das alles rückrechnen, man musste die Kunden wieder so stellen, wie sie gestanden hätten, wenn die Aktien gekauft oder nicht gekauft, also verkauft wären und so weiter und so fort. Und das war ein beträchtliches Unternehmen, das alles zu machen, Image-Schaden zu verhindern, den man sehr schnell mit den Kunden kommuniziert hat, indem man storniert hat, was man noch stornieren konnte. Manchmal werden ja auch außerbörsliche Verkäufe getätigt und so weiter und so fort. Da hat das Krisenmanagement das dann alles übernehmen müssen, das gerade zu ziehen, die Kommunikation, sage ich mal, zu retten und die Bank, sage ich mal, dann wieder in geordnete Bahnen zurückzuführen. Gefühl dafür, wie lang diese Krise dann oder dieser Krisenstab, dieser Spezialmodus angedauert hat? Akut, glaube ich, hat sich halt nicht bei uns, sage ich mal, zugetragen, sondern woanders, hat es 2 Tage gedauert. Mhm. Und die Nachwirkungen, das dann gegenüber der Bankenaufsicht zu erklären und so weiter und so fort, das hat mehrere Wochen bis Monate gedauert. Mhm. Das heißt, der Krisenmanager war dann eben auch nicht nur die 2 Tage beschäftigt. Nein, der hat dann auch im Nachgang noch zu tun, auch wenn vielleicht jetzt nicht mehr dann 100 Stunden die Woche, sage ich mal, sondern dann wieder im Rahmen von normalen Bürozeiten. Aber dann hat man halt im Anschluss diese ganzen Vermeidungsmaßnahmen muss man dann natürlich auch koordinieren. Man musste mit dem Lieferanten dieser Daten sprechen. Was kannst du tun, um in Zukunft so einen Fehler zu vermeiden? Was müssen wir vielleicht an unserer Software ändern? Und man hat dann auch allerlei Änderungen gemacht. Das heißt, es entscheidet jetzt nicht ein Fleck, das auf 0 oder 1 steht, ob das Dollar oder Euro ist. Ja. Sondern man schreibt das aus und die Anwendung liest das aus und es wird nochmal ein Abgleich gemacht und man vergleicht gegen andere Kassakurse, die man aus anderen Systemen schon hatte, stimmen die überein und so weiter und so fort. Also man hat da unheimlich viel im Nachgang gemacht, um wirklich sicherzustellen, das passiert nie wieder. Ja. Was natürlich nur dazu führt, dass dann halt nächstes Mal irgendwas anderes schief geht. Alles, was schief gehen kann, wird auch irgendwann schief gehen. Und selbst Sachen, an denen keiner bei irgendwelchen Risikoanalysen jemals gedacht hat oder von dem man überzeugt war, das kann nicht passieren, selbst die passieren. Also die legendären schwarzen Schwäne. Ja, genau, Black Swans. Und fest überzeugt war, die gibt es nicht. Ja. Machen wir uns überhaupt keine Gedanken zu machen, bis dann eines Tages jemand kam und gucke mal, was ich euch aus Australien mitgebracht habe. Ja. Ja, da gibt es ja diesen, also das Black Swan ist ja ein Begriff, den Nassim Taleb geprägt hat. Und was ich da ganz interessant finde, ist im Prinzip seine Aussage, dass man aus der Vergangenheit eben nicht auf die Zukunft schließen kann. Gibt es diese schöne Metapher, stell dir vor, du bist ein Huhn auf dem Bauernhof und jeden Tag morgens um 10 kommt dieser komische Mensch und bringt dir Futter. Und dadurch wird der Mensch natürlich voll zu deinem Freund, weil er bringt dir ja Futter. An einem Tag kommt er aber, bringt kein Futter, sondern schlachtet dich. Na, das heißt, wenn du aus der Vergangenheit extrapolieren würdest, dann würde nie was Böses passieren, würde nie eine Krise eintreten. Aber die zentrale Eigenschaft einer Krise oder einer Störung ist eben die, dass sie eben nicht sich zwangsläufig aus der Vergangenheit extrapolieren lässt. Ja, und das ist auch im Risikomanagement immer eines der großen Diskussionspunkte. Ja. Welche Wahrscheinlichkeit wird gleichgesetzt mit, das passiert nicht. Ja. Und egal, wie viele Nullen man hinter das Komma und vor die Eins sozusagen quetscht, jeder Krisenmanager wird sagen, das wird passieren. Ja. Weil er lebt davon. Erfahrungswert eines Krisenmanagers, alles passiert. Klar. Ja, und da ist dann immer so diese wirtschaftliche Betrachtungsweise, kommt dann wieder rein. Ja, also was weiß ich, 1 zu 10.000, das klingt schon für die meisten Leute total unrealistisch, wird nie passieren. Ja, 1 zu 1 Million gilt als Synonym für unmöglich. Ja. Und wenn man guckt, Lotto-Wahrscheinlichkeit in Lotto zu gewinnen ist bei 1 zu 144 Millionen oder irgendwas. Und trotzdem erwischt das fast jede Woche irgendjemanden. Ja, gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand erwischt, ist eine andere als die, dass es eine bestimmte Person erwischt. Aber für die Person, die es erwischt, lag die Chance auch bei 1 zu 144 Millionen. Ja, klar, aber die Chance, dass es jede Woche jemand erwischt, ist nicht bei 1 zu 144 Millionen, sondern die ist größer. Also das meine ich. Also da muss man eben unterscheiden. Die steckt da nicht tief genug drin in der Mathematik. Aber die Kollegen vom, wie heißt es, formal unkorrekt. Genau, hier. Entweder die, methodisch inkorrekt, können wir fragen, oder vielleicht noch besser geeignet, hier da aus Karlsruhe, den Modellansatz-Podcast. Sie sollen uns das mal erklären, wie diese verschiedenen Sichten auf diese Wahrscheinlichkeit zusammenhängen. Ja. Sehr gut. Was macht ein Krisenmanager eigentlich, wenn keine Krise ist? Hat er dann Urlaub, oder? Das kommt drauf an. Natürlich haben Krisenmanager klassischerweise sehr viele Stunden in Krisen zugebracht, die sie dann auch irgendwo wieder abbummeln müssen, damit der Arbeitgeber nicht wegen Arbeitszeitverletzungen gehängt wird. aber große Firmen, die also Abteilungen haben, da wird durchaus auch Schicht gearbeitet. Das heißt, die geben dann ab. Und wenn tatsächlich mal gar nichts zu tun sein sollte, dann sind die Krisenmanager klassischerweise im sogenannten Problemmanagement mit unterwegs. Das heißt, sie versuchen, die technischen Einheiten darin zu unterstützen, die Ursachen. Manchmal hat man ja eine schnelle Umgehungslösung gefunden, sage ich mal, dass es wieder geht, aber weiß noch nicht genau, was sozusagen wirklich kaputt war. Also entweder diese Ursache wirklich zu ermitteln oder Verbesserungsmaßnahmen einzubringen, um den Prozess, wie man es entstört hat, zu verbessern. Okay. Mhm. Oder eben auch zu vermeiden. Aber es gibt auch durchaus andere Rollen. Also ich habe zum Beispiel seit 5 Jahren die Rolle eines Global Service Architekten. Das heißt, man hat mir Tätigkeiten übertragen, bestimmte Abläufe zu definieren. Das kann dann erstmal liegen bleiben. Mittlerweile ist es aber meine Hauptaufgabe geworden. Das heißt, ich bin nicht mehr im Krisenmanagement tätig. Einfach, weil man auch nach einer gewissen Anzahl von Jahren mal was anderes tun will, außer nur Drama und Störung. Ja. Und so sind eigentlich alle immer beschäftigt. Ja. Es gibt aber auch eigene Dokumentationen, an der man arbeiten kann und so weiter. Denn das ist ja auch immer etwas, das Krisenmanagement arbeitet ja an der eigenen Methodik, versucht also bestimmte Informationsquellen sich zu erschließen, um nächstes Mal bessere Aussagen zu machen, treffen zu können für bestimmte Auswirkungen. Was bedeutet das für den Kunden? Was bedeutet das für uns? Wen können wir fragen? Telefonlisten, all diese Sachen, auch sowas muss, sag ich mal, vorgehalten und gepflegt werden, ja, und verbessert werden. Inwieweit interagiert man dann als Krisenmanager, der bei Firma X arbeitet, mit Krisenmanagern bei anderen Firmen, möglicherweise aus der gleichen Domäne, die möglicherweise Konkurrenz sind? Das funktioniert eigentlich relativ gut. Das gibt es durchaus. Man wird jetzt nicht irgendwelche Geschäftsgeheimnisse verraten, aber viele Probleme sind doch sehr ähnlich. Da gibt es Foren, in denen sowas läuft, oder eben man kennt sich von Schulung meistens. Ja. Bestimmte Schulungen werden von bestimmten Personen besucht und da lernt man sich halt kennen und stellt dann fest, hoppla, die Kollegen haben alle die gleichen Probleme. Ja. Was aber eben auch ist, man arbeitet sehr viel auch bei großen Störungen zusammen. Es ist vieles zusammengenetzt. Also wenn bei uns eine große Störung auftritt und wir schalten Software- und Hardwarehersteller dazu, dann kommen von denen auch deren Krisenmanager. Obwohl, sage ich mal, nicht sie die Krise haben, sondern wir bilden die dann sozusagen das Interface, die Schnittstelle zu uns und unterstützen uns in der Bearbeitung und wissen dann halt auch, wie sie bei sich entsprechend in die Unternehmen einzugreifen haben, damit bestimmte Ergebnisse schneller kommen und so weiter und so fort. Ja, genau, weil oft sind ja die Prozesse, ja, ein guter Punkt, ne? Die Prozesse von Zulieferern oder anderen kollaborierenden Organisationen müssen natürlich dann auch in den Krisenmodus gesetzt werden, damit es da dann auch entsprechend schnell geht, klar. Richtig, das hat man sogar sehr häufig, dass das eben auseinanderfällt. Hatten wir vorhin auch mit dem Beispiel der Krankenwagen, sage ich mal, für den ist das normal, der arbeitet in seinen normalen Prozessen. Trotzdem ist man darauf vorbereitet, entsprechend zusammenzuarbeiten. Und gerade auch in der IT, wo ja sehr viel miteinander vernetzt ist, ist man ja auch manchmal abhängig. Das heißt, dann hat man so eine sogenannte geerbte Krise. Mhm. Ja, das war früher klassischerweise Stromausfall. Ja, dann hatte der Stromhersteller hatte dann die Krise, wie kriege ich jetzt so das Netz möglichst schnell wieder versorgt. Aber natürlich alle Firmen, die dann von dem Strom abhängig waren, hatten natürlich auch eine eigene interne Krise. Wie kriegen wir unsere Produktion am Laufen oder dies und das und jenes? Ja. Und da findet dann natürlich auch eine entsprechende Kommunikation zwischen diesen statt. Nicht immer ist es bei solchen Massenereignissen möglich, dass dann da alle miteinander sprechen. Da gibt es manchmal nur Infomails von dem einen an den anderen, weil jetzt der Krisenmanager natürlich eines großen Elektrizitätswerkes da jetzt nicht mit 500 Firmen telefonieren. Klar. Aber es kann sein, dass es ein paar besonders große gibt, mit denen er dann doch sprechen muss. Also wir betreiben ja große Rechenzentren. Wenn wir dann da mit 4 Megawatt Leistung ans Netz gehen oder vom Netz gehen, das möchten die dann doch schon wissen. Ja. Das ist für die ein anderer Informationsfluss, sage ich mal, als wenn 20 Haushalte da gehen. Ja. Was habe ich dich vergessen zu fragen? Das war jetzt, sage ich mal, ein schneller Ritt über das Thema. Man könnte über diverse Themen relativ ausführlich sprechen, aber ich denke, als schneller Überblick ist das durchaus geeignet. Ja, ich meine, wenn du zu einem der Themen noch was im Detail erzählen willst, können wir das gerne machen. Ja, nö, gefällt mir jetzt so speziell. Okay. Mit einen Grundlagen haben wir eigentlich alles gemacht. Okay, vielleicht noch eine Frage, die mir gerade einfällt. An wen wendet sich jemand, der Lust hätte, selber Krisenmanager zu werden? Wo lernt man das? Wer? Also klar, man muss seinen Chef fragen, schon klar, aber an welche Organisationen wendet man sich da, um das zu lernen, ausgebildet zu werden? Das kommt drauf an. Also es gibt eben Krisenmanagement, sage ich mal, die man firmenintern geschult wird. Da gibt es meistens Management-Ansprechpartner. Das wäre dann, sage ich mal, der interne Weg. Oder wenn man das wirklich beruflich machen will und möglicherweise auch bestimmte Zertifizierungen benötigt, weil man bei einem großen Nuklearanlagenhersteller ist oder bei einem Chemiekonzern oder sonstige Sachen. Dort gibt es dann auch regelrechte Schulungen. Das sind meistens Aufbaustudiengänge für Ingenieure, für Chemiker, für verschiedene Verfahrensspezialisten, die dann an diversen Universitäten, Hochschulen, teilweise auch Fachhochschulen, solche Sachen dann mit ihrem Schwerpunkt studieren können und dort dann auch ganz regulär ihren Abschluss machen. Mhm. Okay. Das ist dann, sage ich mal, das sind dann die Master of Disaster. Das gibt's echt sowas. Ja, die gibt's echt. Die haben dann ihren Masterabschluss, die haben ihren Bachelor, sage ich mal, in Ingenieurwissenschaften und ihren Masterabschluss dann darin, Krisenmanagement zu machen. Das heißt aber nicht Master of Disaster, oder? Nein. Okay, gut. So wird das nur branchenintern gemacht. Das cool. ist, die heißen dann wirklich Krisenmanager, wobei man eben aufpassen muss, der Begriff Krise ist als solches so wabbelig, es kann vom Insolvenzverwalter sein, der eben eine Firma, die sich in der Insolvenz und damit definitiv in einer Existenzkrise befindet, bis hin zu Lebensberatern, medizinische, bis hin wirklich, sage ich mal, vom Staat eingestellte Krisenmanager im Rahmen der Daseinsfürsorge. Ja, mhm. Die sprechen dann nicht von Krisen, sondern die sprechen dann immer gerne von Großschadensereignissen. Da hat man dann die volle Auswahl und für die verschiedenen Berufsfelder gibt es eben verschiedene Anforderungen. Die niedrigsten, sage ich mal, sind dann immer die firmeninternen Krisenmanager, die klassischerweise zu einer Reihe von Schulungen gehen, von Kommunikation über Organisation, häufig auch im Unternehmen geschult werden auf die Abläufe, damit sie das verstehen, damit sie sozusagen als Sachkundiger auch wirklich wissen, was passiert denn da jetzt gerade und was bedeutet das für die Abteilung A, B, C und D. Ja. Die sind nicht minder wichtig, auch wenn, sage ich mal, die Ausbildung im kleinen Rahmen innerhalb einer Firma und meistens dann auch nur im Anwendungsbereich für eine Firma gültig ist oder vielleicht für ihre Branche. Weil die Probleme sind ja doch meist ähnlich. Ja. Bis hin eben zu voll ausgebildeten Krisenmanagern, die bei irgendwelchen Hilfsorganisationen dann bei Erdbeben rausgehen und dort größere Programme abwickeln müssen, teilweise über Jahre. Da sind eben ganz unterschiedliche Anforderungen. Und da ist immer die beste Informationsquelle das Internet. Da kann man relativ schnell finden, welche Institute bieten, sage ich mal, solche Schulungen an. Was muss ich mitbringen? Für wen macht das Sinn? Wie gesagt, hatten wir ja auch schon angesprochen, also jemand, der bei ein bisschen aufkommendem Stress, also da gleich in Ohnmacht fällt oder sonst irgendwas, der ist für sowas natürlich nicht zu gebrauchen. Ja. Da muss man sich selbst gegenüber auch ehrlich sein. Klingt immer erstmal furchtbar aufregend. Die meisten Leute stellen sich vor, dass da wilddynamisches Durcheinander, Schreien, Blaulicht und ich weiß nicht was herrscht. In der Realität ist es meistens ruhiges, konzentriertes Geklapper von Tastatur und Mausklick, weil man irgendwelche Dokumentationen schreibt, Informationsmails im Chat und sonst was hin und her ist, wenn man nicht gerade in einer Telefonkonferenz hängt, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Ja. Also es ist etwas weniger aufregend, als es sich für die meisten Leute so erstmal darstellt. Auch die Krise ist Routine in gewisser Weise. Auch die Krise ist Routine, es ist täglich Brot für die Leute, die es tun. Ja. Und insofern, wie so häufig, alles eine Frage der inneren Einstellung. Genau. Ja. Dann interpretiere ich das jetzt mal als geeignetes Schlusswort. Okay. Vielen Dank. Aber gern. Ja, das war's mal wieder. Ganz herzlichen Dank an Matthias, dass er sich die Zeit genommen hat, ein bisschen von seinem Arbeitsalltag zu erzählen. Ich habe das Gefühl, dass Krisenmanagement auch eine der Tätigkeiten ist, für die dieser Spruch Long Hours of Boredom Punctuated by Moments of Terror, diesen Spruch gibt's ja auch für die Fliegerei und für Krieg, glaube ich. Habe das Gefühl, dass es bei ihm auch irgendwie so zutrifft. Also oft nichts los, aber dann, wenn's losgeht, dann